Dankeschön. Nicht nur die Leute an den Tischen, die Fans sitzen wollen raus, es wollen natürlich auch alle anderen raus. Raus aus Konz, noch raus aus Trier in die schöne große Welt. Für die haben wir ein Stück Urlaubsstück Kingston auf Jamaika.